Ja, vielen Dank. Hört man mich? Gut. Also ich bin wirklich sehr froh, dass ich es hierhin geschafft habe. Die Deutsche Bahn hat alles aufgefahren, um diesen Vortrag zu verhindern, aber ich konnte mich durchschlagen. Der Vortrag wird so einen allgemeinen Überblick über die Theorie der autoritären Persönlichkeit geben. Das heißt, wenn ich jetzt gerade gehört habe, was die vorherigen Vorträge waren, wird deutlich vom Niveau her deutlich niedriger sein, sondern sollte einen ersten Überblick geben. Ich werde relativ viel vorlesen, weil ich viel mit Zitaten arbeite. Deswegen sollte ich zu leise, zu schnell oder sonst wie unverständlich reden, einfach dazwischen fragen oder dazwischen melden und Bescheid geben. Dann versuche ich das wieder zu ändern. Auch bei irgendwie einzelnen Begriffen, die vielleicht unklar sind, auch gerne fragen. Aber ich habe versucht, Begriffe, die vielleicht etwas schwieriger sind, immer gleich auch zu erläutern im Vortrag. Als erstes will ich vielleicht mal erzählen, wie ich zu dem Thema gekommen bin, beziehungsweise ich habe den Vortrag oder so einen ähnlichen Vortrag vor einigen Jahren schon öfter mal gehalten und hatte eine gewisse Einleitung. Und jetzt will ich sozusagen erklären, wieso ich diese Einleitung nicht mehr halten kann. Also gekommen bin ich auf diesen Vortrag an der Uni bei einem Seminar über Theorien über den Rechtsextremismus, wo eben Referate verteilt wurden über verschiedene Theorien des Rechtsextremismus. Und da gab es dann auch eben die Theorie des autoritären Charakters. Aber der Dozent meinte schon, das wäre vollkommen veraltet und wissenschaftlich widerlegt und es wäre nur noch der Vollständigkeit halber. Das hat mich dann natürlich besonders interessiert und deswegen habe ich das Referat dann gemacht und habe dann die Studien zum autoritären Charakter zum ersten Mal gelesen und war gleich fasziniert davon. Ist auch für alle, die Adorno noch nicht gelesen haben, gerne mal lesen wollen, aber so ein bisschen abgeschreckt sind, finde ich einen sehr guten Einstieg, weil der Text sehr gut lesbar und sehr gut verständlich ist, was ja bei anderen Texten nicht unbedingt der Fall ist. Ich habe dann dieses Referat gehalten und eine Hausarbeit darüber geschrieben und habe, nachdem ich mit dem Studium dann fertig war, bei einem Verlag gearbeitet. Und in diesem Verlag ist eine Reihe mit so kleinen Büchlein rausgekommen, unter anderem mit einem Vortrag von Erich Fromm, der auch bei der Entwicklung des autoritären Charakters oder Theorie des autoritären Charakters eine große Rolle gespielt hat. Einerseits halt dieser Text, dieser Vortrag von Fromm und der Vorsitzende der Fromm-Gesellschaft hat ebenfalls einen Text veröffentlicht dazu. Und dann haben wir im Verlag nach Texten gesucht, die irgendwie da reinpassen und da kam ich natürlich auf die Idee, meine Hausarbeit irgendwie so ein bisschen zu überarbeiten und in dieser Reihe zu veröffentlichen. Und so ist dieses Buch entstanden und nachdem das Buch erschienen ist, gab es eben ein paar Einladungen zu Vorträgen, wo ich das dann vorgestellt habe. Und ich habe es eben immer eingeleitet mit, diese Theorie gilt allgemein gesellschaftlich und wissenschaftlich als überholt und es gibt eher so eine Abwehr dagegen. Und das hat sich jetzt aber inzwischen geändert. Also jetzt, es war schon so, dass bei den letzten Vorträgen, die ich noch gehalten habe, was schon eben auch so ein bisschen länger her ist, da gab es schon zum Teil aus dem Publikum Sachen, die ich gar nicht kannte, aus den USA Forschungen dazu. Es war damals gerade so Trump an die Regierung gekommen. Und inzwischen gibt es relativ viel wieder dazu. Und meine bisherige Einleitung mit, das ist vollkommen, wird als überholt angesehen und es gibt so eine Abwehr dagegen, trifft die Lage nicht mehr, sondern es gibt inzwischen sehr, sehr viel Studien, die auch regelmäßig erscheinen und sie sich darauf berufen. Gut, das war die Vorrede. Und dann beginne ich jetzt mit dem Hauptteil. Also das Konzept der autoritären Persönlichkeit entstand in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts als sozialpsychologischer Beitrag zur Erklärung der Erfolge des Faschismus. Denn anders als die meist marxistisch eingestellten Autoritarismusforscher erwartet hatten, führte die materielle Verelendung breiter Geschichten der Bevölkerung in Deutschland nicht zur sozialen Revolution, sondern ganz im Gegenteil. Der Nationalsozialismus wurde zur Massenbewegung und dies galt es zu erklären. Der Ausgangspunkt der Autoritarismusforschung oder des Autoritarismuskonzeptes ist die allgemeine Frage nach den Bedingungen einer freiwilligen Unterordnung unter gesellschaftliche Herrschaft. Diese Frage lässt sich also bis zu Immanuel Kant zurückverfolgen, der in seiner Schrift Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, bereits auf psychische Faktoren zur Erklärung gesellschaftlicher Herrschaft verweist. Für Kant ist Herrschaft ohne die Zustimmung der Beherrschten nicht möglich. Die Theorie der autoritären Charakterstrukturen hat meines Erachtens immer noch einiges zu bieten, um solche Entwicklungen zu beschreiben und analysieren. Gerade halt hinblicklich der Frage, warum Menschen entgegen ihrer offensichtlichen Interessen handeln. Etwa wenn Arbeitslose oder BürgergeldempfängerInnen die AfD zum Beispiel wählen, die ihnen weitere Kürzungen androht und auch schon innerhalb der AfD Diskussionen gab über den Entzug des Wahlrechts für staatliche Hilfsempfänger. Auch die vollkommene Faktenresistenz in der Flüchtlingsdebatte weist auf tiefer liegende Gründe. Den größten Wahlerfolg haben die Rechten immer noch dort, wo es kaum bis keine Flüchtlinge gibt. Jedes noch so krude Gerücht wird geglaubt. Die AfD als vollkommen unfähiger Idiotenhaufen kann sich zerlegen, wie sie will. Die Leute wählen sie trotzdem. Absolut gesteigert werden diese Irrationalitäten dann natürlich in den boomenden Verschwörungstheorien von den Reichsbürgern über Chemtrails und was da sonst noch alles gibt. Das hat sich jetzt ja nochmal, also das ist noch aus dem alten Vortrag sozusagen, vor Corona, das hat sich jetzt ja nochmal gesteigert, also exponentiell wahrscheinlich gesteigert. Eine rationale Diskussion ist mit diesen Leuten einfach nicht mehr möglich. Im Folgenden will ich nun zunächst kurz die Ideen geschichtlichen Voraussetzungen, auf die sich die Autoritarismusforschung stützt, darstellen. Dann mit Wilhelm Reich und Erich Fromm, zwei Vertreter der frühen Autoritarismusforschung, diskutieren, bevor dann mit The Authoritarian Personality der wirkmächtigste Text dieser Theorieansatz behandelt wird. Dann werde ich noch kurz die Rezeptionsgeschichte und ein paar so Kritikpunkte abhandeln und ein paar neuere Autoritarismustheorien kurz streifen. Und genau, das ist so der Plan. Doch beginnen will ich mit einer Darstellung von Heinrich Manns, der Untertan, der schon vor den ersten wissenschaftlichen Forschungen eine literarische Beschreibung des autoritären Charakters vorlegt. Heinrich Mann hat 1906 einen Roman begonnen, und zwar den Roman des bürgerlichen Deutschen unter der Regierung Wilhelm II. Und dort beschreibt er das Leben einer Person, deren Eigenschaften verblüffende Ähnlichkeiten zu der später entwickelten Theorie der autoritären Persönlichkeit aufweisen. Sein Protagonist, Dieterich Hässling, wird als Sohn eines kleinen Papierfabrikanten geboren. Er geht zur Schule und lernt dort die Rohrstockpädagogik des Kaiserreichs kennen. Dieser unterwirft er sich willfährig. Die strengen Lehrer bewundert er und gehorcht ihnen, ohne nachzudenken. Den gutmütigen Pädagogen dagegen spielt er Streiche. Während seiner Universitätszeit schließt er sich einer schlagenden Verbindung an und ordnet sich in deren Hierarchie bereitwillig ein. Auch beim Militär akzeptiert er gerne die vorgegebene Rangordnung. Schließlich übernimmt er die väterliche Fabrik, in der er scharf gegen die Sozialdemokratie innerhalb der Belegschaft vorgeht. Sein Lebenslauf steht exemplarisch für den Typus des deutschen Untertans der wilhelminischen Epoche. Genau wie bei späteren Autoritarismustheorien beschrieben, entwickelt sich der autoritäre Charakter des Romanhelden Dietrich Hässling durch die frühkindliche Sozialisation in einer patriarchalischen Familie. Aus der Unterordnung unter den strengen Vater entwickeln sich Ehrfurcht, Bewunderung und Liebe. Jetzt ein Zitat einer Autoritarismusforscherin dazu. Liebt er aber diesen mächtigen, stärkeren und empfindet Lust an der Hingabe, so empfindet er oft auch gleichzeitig Neid und Hass, der Macht, von der er in jeder Beziehung abhängig ist, nicht zeigen kann. Gegenüber den Schwächeren, Hilflosen fühlt er Verachtung und Feindseligkeit. Alle Gefühle, die dem Stärkeren nicht zum Ausdruck kommen können, entladen sich in genüsslich erlebter Grausamkeit und Aggression gegen den Schwächeren. Damit erklärt Heinrich Mann die Grundgedanken des Autoritarismus, nämlich einerseits die lustvolle Unterwerfung unter die Macht und andererseits die Bereitschaft, aggressiv gegen Schwächere vorzugehen. Ein Zitat aus dem Roman: Wer treten wollte, musste sich treten lassen. Das war das eherne Gesetz der Macht. Dieterich, nach seinem Anfall von Auflehnung, fühlte schon wieder den heimlichen Schauer dessen, den sie tritt. Für Dietrich Hässling und damit für den autoritären Charakter, für den er steht, ist die Zugehörigkeit zur Macht alles. Ihr muss man sich vorbehaltlos unterwerfen, in ihr muss man aufgehen. Noch ein Zitat aus dem Roman. Denn Dietrich war so beschaffen, dass die Zugehörigkeit zu einem unpersönlichen Ganzen, zu dieser unerbittlichen, menschenverachtenden, maschinellen, zu diesem unverbindlichen, menschenverachtenden, maschinellen Organismus, der das Gymnasium war, die ihn so beglückte, dass die Macht, die kalte Macht, an der er selbst, wenn auch nur leidend teil hatte, sein Stolz war. Neben der im Zitat erwähnten Schule haben noch andere hierarchische Organisationen ihren Anteil an der Ausbildung des autoritären Charakters. Heinrich Mann beschreibt in seinem Roman noch das Militär und eine schlagende Studentenverbindung als Sozialisationsinstanzen, die Dietrich Hässling prägen und zur Ausbildung seiner autoritären Persönlichkeitsstruktur beitragen. Dazu habe ich jetzt ein paar Filmbeispiele oder zwei Filmbeispiele mitgebracht, deswegen hat es vorhin so lange gedauert, weil es technische Probleme gab. Die entstammen einer Verfilmung von Wolfgang Staude, die 1951 bei der DEFA erschienen ist. Und die Kröte war ein böser Geist, der die unartigen Kinder zu sich in den Teich hinabzog. Nach dem Vater, nach den Märchenkröten, nach dem lieben Gott und der Polizei, nach dem Schornsteinfeger, der einen durch den ganzen Schloss schleifen konnte, bis man auch ein schwarzer Mann war, und dem Doktor, der einen um Hals pinseln durfte, dass man glaubte, ersticken zu müssen. Nach all diesen Gewalten geriet nun Dietrich unter eine noch furchtbarere, den Menschen auf einmal ganz verschlingende, die Schule. Voll Dankbarkeit erhob er der ihn dazu anregte, sein Glas. Das Trinken, das Sprechen, das Singen, das Stehen und Sitzen, alles wird kommandiert. Und wenn man es befolgt, lebt man mit sich und der Welt in Frieden. Nachdem So, nachdem das jetzt doch geklappt hat zum Glück, ich finde, das sind sehr anschauliche Beispiele für einen autoritären Charakter der wilhelminischen Epoche. Genau, man sieht sehr gut, oder man kann sehr gut daraus ablesen, dass es sich eben um eine literarische Vorwegnahme der später entwickelten Theorie des autoritären Charakters handelt. Ich habe jetzt noch einen kleinen Einschub extra für den Vortrag heute Abend gemacht, weil ich in Dresden eingeladen bin, dachte ich, ich sage ein paar Worte zu Otto Rühles unautoritäre Erziehung. Otto Rühle kommt ja hier aus Dresden, beziehungsweise der Umgebung von Dresden. Otto Rühle, ich würde ein paar Worte zur Biografie sagen, oder ich weiß nicht, vielleicht ist das ja hier der Lokalheld und jeder kennt ihn. Wahrscheinlich nicht, deswegen mache ich mal kurz ein paar Worte zur Biografie. Otto Rühle war Lehrer, SPD-Mitglied, dann Wanderredner im Auftrag der SPD, Abgeordneter der Partei im Reichstag, stimmte dann gemeinsam mit Liebknecht gegen die Kriegskredite. Also Liebknecht hat nicht alleine dagegen gestimmt, also einmal schon bei der ersten Abstimmung, da war Rühle, glaube ich, nicht im Reichstag. Und beim zweiten Mal hat Rühle dagegen mitgestimmt. Er wird dann aus der SPD ausgeschlossen, ist Mitbegründer der KPD, geht da aber dann auch wieder raus. Nach dem zweiten Parteitag begründet dann die KAPD mit, also die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, aus der er dann wiederum ausgeschlossen wird. Gründet dann die Allgemeine Arbeiterunion, beziehungsweise dann die Allgemeine Arbeiterunion Einheitsorganisation, bevor er sich dann komplett aus Organisationen rauszieht und Organisationen eigentlich in der Form ablehnt, muss ins Exil nach Prag erst und dann nach Mexiko. Und in Mexiko arbeitet er dann dort für das Bildungsministerium. Also in Mexiko gab es ja auch Anfang des 20. Jahrhunderts eine Revolution und die versuchten dort auch eine sozialistische Bildung zu organisieren und Rühle hat da Vorschläge dafür gemacht. Rühle war aktiv an der Revolution in Deutschland beteiligt. Er war Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates hier in Dresden und erlebte hautnah die Niederlage der Revolution mit. In den zahlreichen Organisationen, in denen er aktiv war, musste er immer wieder erfahren, wie diese sich zu autoritären, bürokratischen und innerlich verfeindeten Gruppen entwickelt haben. Gleichzeitig war er eben Pädagoge und hat sich vor allem mit der Frage der Erziehung von proletarischen Kindern beschäftigt. Und nachdem er dann seine zweite Frau, Alice Rühle Gerstel, oder erst Alice Gerstel, dann eben verheiratet Alice Rühle Gerstel, kennengelernt hat und dann geheiratet hat, die Anhängerin der Individualpsychologie Alfred Adlers war, ist dann auch für Rühle klar, dass die Revolution nur gelingen kann mit nicht-autoritären Menschen. Und ein Zitat von Rühle: Erst der bewusste proletarische Kämpfer, der in seiner ganzen Lebenshaltung unautoritäre Mensch, wird der siegreiche Vollstrecker der sozialen Revolution sein. Und eben Otto Rühle und Alice Rühle Gerstel arbeiten dann, sind dann eben nicht mehr in diesen Organisationen organisiert, sondern versuchen über die Pädagogik die Revolution sozusagen, die Grundlagen der Revolution zu legen. Das wichtigste Ziel für Otto Rühle ist dabei also der Abbau des autoritären Prinzips, und zwar sowohl in den Organisationen, was er die ganze Zeit schon innerhalb der Organisation versucht hat, deshalb immer wieder aus den Organisationen entweder ausgeschlossen wurde oder selber gegangen ist, als auch im einzelnen Menschen. Rühle kommt hier also zu ähnlichen Fragestellungen wie die klassische Autoritarismusforschung, aber er greift auf andere ideengeschichtliche Voraussetzungen zurück, also in erster Linie Alfred Adler statt Sigmund Freud. Und er steht auch in keiner Verbindung, oder habe ich zumindest nicht gelesen, dass es irgendeine Verbindung zum Institut für Sozialforschung gegeben hätte, sodass seine unautoritäre Erziehung isoliert ist und auch weitgehend vergessen inzwischen Es gibt eine relativ viel Literatur sogar, also gerade so in den 70er Jahren ist noch einiges nochmal erschienen, aber heute scheint mir ja wieder weitgehend vergessen worden zu sein. Und die Literatur war vor allem pädagogischer Art, also weniger der politische Mensch. Genau, das wollte ich nur so als Exkurs mit Lokalkolorit ein bisschen einbauen. Und komme jetzt wieder zurück zu den ideengeschichtlichen Voraussetzungen der klassischen Autoritarismus-Theorien. Da gibt es nämlich drei Voraussetzungen, auf die zurückgegriffen wird, nämlich dabei zu einem der historische Materialismus von Karl Marx, die Massenpsychologie von Gustave Le Bon und die psychoanalytische Theorie von Sigmund Freud. Und alle klassischen Autoritarismusforscher, ob das nun Wilhelm Reich, Erich Fromm oder die kritischen Theoretiker sind, sind von diesen Traditionen beeinflusst. Und erst neuere Autoritarismustheorien rücken zunehmend davon ab und stellen kognitionspsychologische und lerntheoretische Ansätze in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen. Ich will jetzt kurz auf diese drei ideengeschichtlichen Voraussetzungen eingehen, aber wirklich nur ganz kurz, und zwar einmal zum historischen Materialismus. Also Karl Marx beschreibt in der deutschen Ideologie den später für die Autoritarismusforschung bedeutend werdenden Gedanken, dass die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel letztlich auch die Verfügung über die Gedanken, Orientierungen und Einstellungen der Menschen beinhaltet. Das heißt, die ökonomische Struktur der Gesellschaft bringt ein spezifisches Autoritätsverhältnis hervor. Detlef Österreich, ebenfalls ein Autoritarismusforscher, schreibt dazu: Man könnte sagen, Marx formuliere seine Thesen des Autoritätsverhältnisses in zwei Schritten. Erstens, weil der Kapitalist die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel hat, wird er zum Produktionsleiter und damit zur Autorität. Zweitens, diese Autorität, die ursprünglich nur auf dem äußerlichen Attribut seiner Macht, nämlich der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel basiert, entwickelt sich in der Wahrnehmung der abhängig Arbeitenden zu einem persönlichen Charaktermerkmal, zu einer Eigenschaft, die ihm per se zukommt. Die kapitalistische Produktionsweise bringt also notwendigerweise aus sich selbst heraus ein Autoritätsverhältnis hervor, das dann naturalisiert und personalisiert wird. Derjenige, der die Produktionsmittel besitzt, beziehungsweise die Verfügungsgewalt über diese innehat, bekommt dadurch eine scheinbar natürliche Autorität, die er gegenüber denen anwendet, die über keinerlei Produktionsmittel verfügen. Mit diesem Aspekt des historischen Materialismus von Karl Marx lassen sich die materiellen Ursachen für das Autoritätsverhältnis erklären. Allerdings fehlt noch die psychologische Komponente, die die Frage nach einer für die spezifischen Machtverhältnisse im Kapitalismus funktionalen Persönlichkeitsstruktur erklären könnte. Auch die später analysierten Aspekte der lustvollen Unterwerfung unter eine Herrschaft fehlen bei Marx. Doch schafft er mit diesen Überlegungen aus seiner materialistischen Philosophie die Basis, auf der sich später die Autoritarismustheorie gründen kann. Der erste Wissenschaftler, der differenziert die psychologischen Phänomene autoritärer Beziehungen beschreibt, ist der französische Psychologe Gustave Le Bon. Seine massenpsychologische Theorie analysiert den Eintritt breiter Bevölkerungsschichten in das politische Leben im Zeitalter der bürgerlichen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts. Le Bon will erklären, warum sich Individuen in Großgruppen zusammenfinden und wieso sie sich darin unterordnen. Sein 1895 erschienenes Hauptwerk, Psychologie der Massen, gilt inzwischen als Klassiker der Soziologie. Sieht man die Folie? Gut. Nach Le Bon sind die Hauptmerkmale des Einzelnen in der Masse zum einen die Aufgabe seiner bewussten Persönlichkeit, die Dominanz unbewusster Regungen, die Ausrichtung der Gedanken und Gefühle durch Beeinflussung und Übertragung in die gleiche Richtung und das Bedürfnis zur unverzüglichen Verwirklichung der eingeflößten Ideen. Der Mensch wird so in der Masse zu einem fremdgesteuerten Automaten, dessen bewusste Persönlichkeit schwindet und dessen Gedanken und Gefühle in die ihm vorgezeichnete Richtung gehen. Gründe für das Aufgehen des Einzelnen in der Masse sieht Le Bon. In der Erzeugung eines Gemeinschaftsgefühls, in der geistigen Übertragung der Interessen des Einzelnen auf die Masse und in einem hypnoseähnlichen Zustand, der durch einen charismatischen Führer erzeugt wird. Dies zeigt die große Bedeutung, die er der Rolle eines Führers beimisst. Für Heinrich Manns Untertan ist diese Führerpersönlichkeit der deutsche Kaiser Wilhelm II., dem Dietrich Hässling vollkommen verfallen ist und dem am Ende seines Romans sogar ein Denkmal errichten lässt. Le Bon beschreibt das Massenphänomen überzeugend, verzichtet dabei aber auf einen individualpsychologischen Ansatz. Deshalb ist seine Theorie auch keine Beschreibung einer autoritären Persönlichkeit, sondern sie untersucht lediglich die autoritären Beziehungen der Massen zu einem Führer. Sigmund Freud konnte dann auf dieser Theorie der Massenpsychologie von Le Bon aufbauen, kritisiert aber, dass dieser ein nur ungenügendes Verständnis des Verhältnisses von Führer und Geführten habe. Dieses Defizit führt Freud auf das Fehlen eines theoretischen Konzepts bei Le Bon zurück. Deshalb integriert Freud die massenpsychologischen Ansätze in seine allgemeine psychoanalytische Theorie. Er bindet darin die Autorität an die Bedürfnisse der Individuen. Diese geben nach Freud ihr Ich-Ideal auf und unterstellen es der Herrschaft eines Objektes, das durch einen Führer verkörpert wird. Mit diesem Ansatz wird erstmals eine individualpsychologische Theorie des Autoritätsverhältnisses geliefert. Autorität ist nicht mehr ein soziales Phänomen außerhalb des Individuums, sondern entsteht im Individuum als Ausdruck seiner Befindlichkeit, seiner Bedürfnisse, seiner Gefühle. Autorität wird damit zu einem Attributionsphänomen, also etwas, was jemand oder auch etwas, nur eine Idee zugeschrieben werden kann. Dies stellt eine bedeutende Weiterentwicklung des Ansatzes von Le Bon dar. Allerdings lässt auch Freud eine ganze Reihe von Fragen unbeantwortet, an deren Beantwortung sich später die Autoritarismusforschung versucht. Dies betrifft zum Beispiel die Frage, welche Menschen Autorität benötigen oder wie sich das Autoritätsverhältnis im Einzelnen herausbildet. Auch die Frage der Beziehung von autoritären Persönlichkeiten zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, also ob die sozialen Umstände die Herausbildung autoritärer Charakterstrukturen fördern oder gar notwendig machen, wird nicht beantwortet. Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass ohne die Freudsche Psychoanalyse, genauso wenig wie ohne den historischen Materialismus und die Massenpsychologie von Le Bon, eine Theorie der autoritären Persönlichkeit nie entstanden wäre. Jetzt komme ich zu einer weiteren schillernden Person, die vielleicht ähnlich eben schillernd wie Otto Rühle ist, nämlich Wilhelm Reich, wahrscheinlich sogar noch schillernder. Wilhelm Reich schaffte es, nämlich sowohl aus der KPD als auch aus der psychoanalytischen Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, da den einen halt zu stark marxistisch war und den anderen zu stark psychologisch argumentiert hat. Seine Bücher wurden von den Nazis verbrannt und er musste ins Exil in die USA gehen. Dort verstieg er sich dann allerdings immer mehr in esoterische Wahnideen, was leider sehr tragisch war, da seine Analysen zum Verständnis der nationalsozialistischen Herrschaft einiges beizutragen haben und er im Grunde genommen so etwas wie der erste Autoritarismusforscher eigentlich war. Er war nämlich der erste Wissenschaftler, der die eben vorgestellten ideengeschichtlichen Voraussetzungen verknüpft hat. Wilhelm Reich geht dabei von der Überlegung Karl Marx aus, dass die Gedanken der herrschenden Klasse in jeder Epoche auch die herrschenden Gedanken seien. Doch stellt er sich die Frage, wie die Gedanken der herrschenden Klasse zu den allgemein Herrschenden werden. Dies führt er auf die materielle Wirksamkeit von Ideologien zurück. In Anlehnung an Marx ging er davon aus, dass das Leben von Menschen nicht nur von den Bedingungen ihrer sozioökonomischen Lage bestimmt wurde, sondern immer auch von der Ideologie der herrschenden Klasse. Diese Ideologie, die im Interesse von Herrschaftsstabilisierung, Unterordnung und der Autoritäten propagiere, manifestiere sich im Sozialisationsprozess und bestimme die Persönlichkeit der Menschen, ihr Denken, ihr Fühlen und ihr Handeln. So würden sich die verschärfenden ökonomischen Verhältnisse in Kombination mit den auf Unterordnung programmierten Persönlichkeitsstrukturen die Menschen politisch nach rechts drängen. Nach Wilhelm Reich ist so der Kern der Umsetzung gesellschaftlicher Herrschaft die Familie, die er Struktur- und Ideologiefabrik der Gesellschaft nennt. Durch Sexualunterdrückung und die Strukturaffinität, also Wesensverwandtschaft von Familie und Gesellschaft, entstehe eine Unterwerfungsbereitschaft. Und das bedeutet, dass das dass die Bedürfnisse des Kindes durch die Sozialisation in der kleinbürgerlichen Familie massiv unterdrückt werden. Dadurch werden ängstliche Menschen erzeugt, die sich zur Abwehr dieser Angst in Anpassung und Unterordnung flüchten. Jetzt ein längeres Zitat von Reich. Die moralische Hemmung der natürlichen Geschlechtlichkeit des Kindes, deren letzte Etappe die schwere Beeinträchtigung der genitalen Sexualität des Kleinkindes ist, macht ängstlich, scheu, autoritätsfürchtig, gehorsam, im bürgerlichen Sinne brav und erziehbar. Sie lähmt, weil nunmehr jede aggressive Regung mit schwerer Angst besetzt ist. Die auflehnenden Kräfte Menschen setzt durch das sexuelle Denkverbot eine allgemeine Denkhemmung und Kritikunfähigkeit. Kurz, ihr Ziel ist die Herstellung des an die privateigentümliche Ordnung angepassten, trotz Not und Erniedrigung sie duldenden Staatsbürgers. Durch diese Prozesse der Sexualverdrängung ist der naturgegebene Rahmen der Befriedigung ausgeschlossen, was nach Reichs Auffassung zur Ersatzbefriedigung führen muss. Die bei jedem Menschen naturgegeben vorliegende Aggressivität zum Beispiel steigert sich dadurch zum brutalen Sadismus. Dies ist für Wilhelm Reich auch die Erklärung für die massenhafte Unterstützung zum imperialistischen Ersten Weltkrieg. Mithilfe dieser von ihm Sexualökonomie genannten Methode beantwortet Reich die Ausgangsfrage, wie die Gedanken der Herrschenden zu den herrschenden Gedanken werden, folgendermaßen. Die Sexualhemmung verändert den wirtschaftlich unterdrückten Menschen strukturell derart, dass er gegen sein materielles Interesse handelt, fühlt und denkt. Das ist gleichbedeutend mit ideologischer Angleichung an die Bourgeoisie. In der bürgerlichen Gesellschaft, in der alle Menschen der Totalität der Wertvergesellschaftung unterworfen sind, betreffen die eben beschriebenen Prozesse natürlich auch alle. Allerdings je nach Sozialisationsprozess und Klassenangehörigkeit unterschiedlich stark. Diese Unterwerfungsbereitschaft ist als Produkt des Sozialisationsprozesses in jedem Individuum vorhanden, allerdings je nach Art des Sozialisationsprozesses natürlich mehr oder minder stark ausgeprägt. Wilhelm Reich hat somit diesen Überlegungen, die auf einer Verbindung der Gedanken von Marx und Freud basieren, die Richtung für die kommenden Autoritarismustheorien vorgegeben. Jetzt komme ich zur kritischen Theorie. Nach dem Scheitern der Revolution in Westeuropa entsteht dort nach dem Ersten Weltkrieg ein undogmatischer und kritischer Marxismus, der die Gründe für die Niederlage im Westen einerseits und die autoritäre Entwicklung in der Sowjetunion andererseits analysieren will. Dieser westliche Marxismus hat eines seiner Zentren im Frankfurter Institut für Sozialforschung, das seit 1930 von Max Horkheimer geleitet wird. Dieser richtet das Institut als eine fächerübergreifende Forschungseinrichtung aus, die die Totalität der gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch erfassen soll. Die kritische Theorie zeichnet sich dadurch aus, dass sie Philosophie, Soziologie, Psychologie, Ökonomie, Jurisprudenz, Literatur- und Musikwissenschaft, Kulturwissenschaft, Pädagogik und Politikwissenschaft zusammendenkt. Besorgt über die Regierungsübernahme durch die faschistische Partei in Italien und das Erstarken der nationalsozialistischen Bewegung in Deutschland, beginnt das Institut Anfang der 1930er Jahre eine erste empirische Untersuchung. Diese soll die politischen Einstellungen und den Sozialcharakter derjenigen Bevölkerungsgruppen untersuchen, die nach der Theorie dem Faschismus gegenüber immun sein sollten, nämlich die Arbeiter und Angestellten. Die von Erich Fromm, dem damaligen Leiter der Abteilung Sozialpsychologie des Instituts, durchgeführte Untersuchung ist damit die erste empirische Forschung zum autoritären Charakter. Diese wurde mit damals in Europa kaum bekannten modernen empirischen Forschungsmethoden durchgeführt. Die Ergebnisse dieser sogenannten Berliner Arbeiter- und Angestelltenerhebung fallen für das Institut ernüchternd aus. Nur bei 15% der Befragten lässt sich aufgrund der Charakterstruktur auf eine gefestigte antifaschistische Einstellung schließen. Das Frankfurter Institut beginnt deshalb schon früh, erste Vorkehrungen für eine Verlagerung der Arbeit aus Deutschland zu treffen und eröffnet Zweigstellen in Genf und Paris. Und dort in Paris wird dann auch gleich die nächste wichtige empirische Studie zur Autoritätsforschung durchgeführt. Die Studien über Autorität und Familie. Allerdings sind von dieser als empirische Studie angelegten Untersuchung vor allem die theoretischen Beiträge von Erich Fromm wirkmächtig geworden. Fromm legt darin nämlich als erster einen ausgearbeiteten Entwurf einer autoritären Persönlichkeit vor, die er autoritär-masochistische bzw. sadomasochistische Charakterstruktur nennt. Für die Entstehung dieser Charakterstruktur ist für Fromm, genau wie für Wilhelm Reich, die Familie von herausgehobener Bedeutung. Für ihn ist die Familie die psychologische Agentur der Gesellschaft, die dafür zuständig ist, die Produktion der gesellschaftlich erwünschten seelischen Struktur zu gewährleisten. Ein Zitat von Fromm: Die äußere in der Gesellschaft wirksame Gewalt tritt dem in der Familie aufwachsenden Kind in der Person der Eltern und in der patriarchalen Kleinfamilie, speziell in der des Vaters, gegenüber. Der Vater vertritt dem Kind gegenüber also das Abbild der gesellschaftlichen Realität. Fromm verweist damit auf die Bedeutung, die die gesellschaftliche Struktur auf die Herausbildung eines autoritär-masochistischen Charakters hat. Denn seiner Meinung nach wird die autoritär-masochistische Charakterstruktur durch die gesellschaftlichen Bedingungen des kapitalistischen Systems gefördert, die auch eine spezifische Form des Autoritätsverhältnisses, nämlich der lustvollen Unterwerfung unter Autoritäten, schafft. Die Autorität, der sich der autoritär-masochistische Charakter unterwirft, muss dabei nicht notwendigerweise eine Person sein. Nochmal ein Zitat von Fromm: Wo dieser Charakter Macht spürt, muss er sie beinahe automatisch verehren und lieben. Dabei ist es gleich, ob es sich um die Macht eines Menschen, einer Institution oder eines durch die Gesellschaft anerkannten Gedankens handelt. Die Unterwerfung unter diese Autoritäten kommt vor allem dadurch zustande, dass der Einzelne einer Welt gegenübersteht, die er weder durchschauen noch beherrschen kann, der also folglich hilflos ausgeliefert ist. Dies führt dazu, dass er Sicherheit und Selbstwertgefühl durch die Anlehnung an Autoritäten zu gewinnen versucht. Diesen Ansatz arbeitet Erich Fromm in seinem 1941 publizierten Werk Escape from Freedom weiter aus. Fromm schreibt über die autoritär-masochistische Charakterstruktur: Wenn mangelnde Fähigkeit zum selbstständigen Handeln die Einstellung des autoritären Charakters zum Stärkeren kennzeichnet, so bietet seine Einstellung zum Schwächeren und Hilflosen eine Kompensation. Ebenso automatisch wie Macht in ihm Furcht und wenn auch ambivalente Liebe erweckt, erweckt Hilflosigkeit in ihm Verachtung und Hass. Genau diese charakterlichen Dispositionen hatte Heinrich Mann virtuos anhand seines Protagonisten Dietrich Hässling im Untertan beschrieben. Fromm sieht in dieser autoritär-masochistischen Charakterstruktur den in der kapitalistischen Gesellschaft vorherrschenden Typus. Durch den hierarchischen Aufbau der Gesellschaft, der durch die Ökonomie vorgegeben ist, gibt es für beide Seiten des Sadomasochismus Befriedigungsmöglichkeiten. Auch ein in der sozialen Hierarchie weit unten stehendes Mitglied der Gesellschaft, das im öffentlichen Leben masochistisch den Autoritäten begegnet, hat im privaten Bereich die Möglichkeit, die andere Seite seiner Charakterstruktur zu befriedigen. Nochmal ein Zitat von Fromm: Aber auch der einfache Mann hat noch Objekte zur Verfügung, die schwächer sind als er und die zu Objekten seines Sadismus werden. Frauen, Kinder und Tiere spielen in dieser Hinsicht eine äußerst wichtige sozialpsychologische Rolle. Neben der bedeutenden Rolle, die die Familie bei der Herausbildung der autoritär-masochistischen Charakterstruktur hat, verweist Fromm noch auf die Religion und ebenso wie Wilhelm Reich auf die strenge Sexualmoral als bedeutende, autoritätsfördernde Elemente. Insgesamt kommt er zu dem Schluss: Der Masochismus erweist sich als eine der wichtigsten psychischen Bedingungen für das Funktionieren der Gesellschaft, als ein Hauptelement des Kitts, der sie immer wieder zusammenhält. Eine endgültige Überwindung des Sadomasochismus ist erst in einer Gesellschaft denkbar, in welcher die Menschen ihr Leben planmäßig, vernünftig und aktiv regeln und nicht die Tapferkeit des Erduldens und Gehorchens, sondern der Mut zum Glück und die Besiegung des Fatums oberste Tugend ist, also die Besiegung des Schicksals. Die Überwindung der autoritären Charakterstruktur kann somit nach Fromm endgültig erst nach der Erkämpfung einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft erreicht werden. Somit lässt sich aus dieser Position auch so etwas wie eine Kritik des hilflosen Antifaschismus ablesen, da der reine Kampf gegen die Faschisten ein Kampf gegen Windmühlen bleibt, solange die Gesellschaft aus sich heraus ständig neue potenzielle Faschisten produziert. Mit dieser Beschreibung in den Studien über Autorität und Familie formuliert Fromm das erste theoretisch fundierte Konzept der autoritären Persönlichkeit und legt damit den Grundstein für alle weiteren Forschungen. Seit Fromms Ausführungen steht für alle Autoritarismusforscher fest, dass die autoritäre Charakterstruktur die menschliche Grundlage des Faschismus bildet. Das war jetzt wieder ein Zitat von Fromm, also der letzte Halbsatz. Ich komme jetzt zu dem sozusagen dem Hauptwerk. mit den Studien zum autoritären Charakter. Aufbauend auf den Ergebnissen der Berliner Arbeiter- und Angestelltenerhebung und den Studien über Autorität und Familien finden sich in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Berkeley zwei Forschergruppen zusammen, um eine Studie über den Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Persönlichkeitsmerkmalen durchzuführen. Es sind dies die in die USA emigrierten Mitglieder des Frankfurter Instituts für Sozialforschung um Theodor W. Adorno und Mitglieder der Berkeley Public Opinion Study. Unter dem Schock der Vorgänge in Deutschland stellen sich die Forscherinnen und Forscher die Frage, ob solche oder ähnliche Ereignisse sich auch in den USA wiederholen könnten, welche Gründe dies haben könnte und wie eine solche Entwicklung zu verhindern wäre. Das Erkenntnisinteresse der Forscherinnengruppe ist es, ein Verständnis für die psychologischen Mechanismen zu gewinnen, die einer Befürwortung faschistischer Ideen und dem Antisemitismus zugrunde liegen. Das heißt, eine Methode zu entwickeln, die es möglich macht, einen potenziellen Faschisten zu erkennen. Der Titel der Studie sollte deshalb auch ursprünglich erst der faschistische Charakter beziehungsweise dann der potenzielle Faschist lauten. Im Verlauf der Studie erweitert sich aber die Fragestellung dann auf die allgemeine Frage des Zusammenhangs zwischen Vorurteilen gegenüber Minderheiten und der Persönlichkeitsstruktur. Diese Arbeit wird dann als The Authoritarian Personality zur bedeutendsten Studie der Autoritarismusforschung. Und das, obwohl in diesen Studien keine ausgearbeitete Theorie entwickelt wird, diese wird höchstens angedeutet, sondern es wird weitgehend empirisch vorgegangen. Die Authoritarian Personality ist dabei nur ein Band des größer angelegten Forschungsprojektes Studies in Prejudice. In den Studien zum autoritären Charakter wird von folgender Überlegung ausgegangen. Ein Zitat von Adorno. Die Untersuchungen, über die hier berichtet wird, waren an der Hypothese orientiert, dass die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Überzeugungen eines Individuums häufig ein umfassendes und kohärentes, gleichsam durch eine Mentalität oder einen Geist zusammengehaltenes Denkmuster bildet und dass dieses Denkmuster Ausdruck verborgener Züge der individuellen Charakterstruktur ist. Dieser berühmt gewordene Einleitungssatz der Studien knüpft an die Forschungen von Reich und Fromm an, deren Untersuchungen ebenfalls von dieser Hypothese ausgegangen sind. Die Autoren, Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswick, Nevitt Sanford und Daniel J. Levinson, erweitern aber das bisher erarbeitete Konzept der autoritären Persönlichkeit, indem sie es weiter ausdifferenzieren und neuen Unterkonzepte entwickeln, die den autoritären Charakter kennzeichnen. Sieht man es jetzt? Ja. Gut. Genau, das sind diese neuen Unterkonzepte. Da wäre einmal der Konventionalismus, also eine starre Bindung an die konventionellen Werte des Mittelstandes. Dann die autoritäre Unterwürfigkeit, eine unkritische Unterwerfung unter idealisierte Autoritäten der Eigengruppe. Autoritäre Aggression, die Tendenz nach Menschenausschau zu halten, die konventionelle Werte missachten, um sie verurteilen, ablehnen und bestrafen zu können. Die Anti-Intrazeption, also die Abwehr des Subjektiven, des Fantasievollen, des Sensiblen. Aberglaube und Stereotypie, Glaube an die mystische Bestimmung des eigenen Schicksals, die Disposition in rigiden Kategorien zu denken. Machtdenken und Kraftmeierei, Denken in Dimensionen wie Herrschaft, Unterwerfung, stark, schwach, Führer, Gefolgschaft, Identifizierung mit Macht gestalten, Überbetonung der konventionalisierten Attribute des Ich, übertriebene Zurschaustellung von Stärke und Robustheit, dann Destruktivität und Zynismus, allgemeine Feindseligkeit, Diffamierung des Menschlichen. Als nächsten Punkt Projektivität, die Disposition an wüste und gefährliche Vorgänge in der Welt zu glauben, die Projektion unbewusster Triebimpulse auf die Außenwelt und als letzten Punkt Sexualität, eine übertriebene Beschäftigung mit sexuellen Vorgängen. Zu diesen Unterkonzepten schreiben die Autoren. Diese Variablen ergänzen sich unserer Meinung nach so, dass sie ein einziges Syndrom, eine mehr oder weniger dauerhafte Struktur im Individuum bilden konnten, die es für antidemokratische Propaganda anfällig macht. Aufbauend auf dieser Konzeption des autoritären Charakters entwickelt die Forschergruppe nun eine sogenannte F, für Faschismus-Skala, mit der Vorurteile gemessen werden sollen, ohne dem Befragten diesen Zweck zu offenbaren und ohne Minderheitengruppen zu erwähnen. Die F-Skala besteht aus 38 Items, die im Verlauf der Studie insgesamt 2099 Personen vorgelegt werden. Während der Untersuchung werden immer wieder einzelne Items verändert, angepasst oder ganz verworfen. Als ein Beispiel für einen Satz aus der ursprünglichen Fassung der F-Skala, genau genommen der Form 78, soll hier der zweite Punkt zitiert werden. Mögen auch viele Leute spotten, es kann sich immer noch zeigen, dass die Astrologie vieles zu erklären vermag. Zur Beantwortung der Sätze haben die Befragten dann die Möglichkeit von plus 3, also hohe Zustimmung, bis minus 3, hohe Ablehnung zu wählen. Eine hohe Zustimmung zur Beispielfrage etwa deutet auf Aberglaube und Stereotypie, Punkt E der Konzeption hin. Mit einem Teil der Personen, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben, wird anschließend noch ein Tiefeninterview geführt, um zu sehen, ob die durch den Fragebogen gewonnenen Erkenntnisse auch zutreffen und um einen Einblick auf die hinter den antidemokratischen Ideologien liegenden psychologischen Faktoren zu gewinnen. Die Tiefeninterviews bestätigen die F-Skala, sodass sich sagen lässt, dass mit ihr ein Messinstrument geschaffen wurde, das den Ansprüchen an eine quantitative Sozialforschung gerecht wird. Rolf Wickershaus schreibt dazu, die Ergebnisse der Befragungen, Interviews und projektiven Tests hatten für ein begrenztes Sample gezeigt, dass der antisemitische bzw. faschistische Typ existierte und nicht eben selten war. Und in der Faschismus-Skala hatte man ein Instrument, mit dem sich notfalls auch ohne Erwähnung ideologischer Vorurteile, Verbreitung und Grad faschistischer Trends feststellen ließen. Adorno weitet diese Konzeption im Forschungsbericht dann noch weiter aus. Im Kapitel Typen und Syndrome beschreibt er verschiedene Arten der autoritären Persönlichkeit, die zwar alle ihre Basis in den autoritären Sozialisationsbedingungen haben, die sich aber durch die Dominanz verschiedener spezifischer Merkmale unterscheiden. So gibt es zum Beispiel das konventionelle Syndrom und das autoritäre Syndrom. Es gibt den Rebellen, den Psychopathen und den Spinner. Nicht alle Syndrome sind notwendig, beziehungsweise sie sind unterschiedlich ausgeprägt, ergänzen sich und so weiter. Sanford hat dazu später geschrieben, dass es sich um ein interdependentes, also ein, was sich auf gegenseitig bezieht, auf Geflecht von Charaktermerkmalen bezieht, also was Verbindungen untereinander hat, die nicht starr verbunden sind, sondern deren Kombinationen und Ausprägungen in Abhängigkeit von anderen Persönlichkeitsmerkmalen variieren können. Damit differenzieren die Autoren der Studie das Konzept des autoritären Charakters aus und vermeiden so eine eindimensionale Sichtweise. So, jetzt will ich kurz auf die Rezeptionsgeschichte der Studie noch eingehen. Die Studien zum autoritären Charakter sind ohne Zweifel die wichtigste und vor allem einflussreichste Arbeit zum Autoritarismus. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sind die Studien das meistzitierte Werk der internationalen Sozialwissenschaft. Bis heute sind weit über 2000 Publikationen zu diesem Thema veröffentlicht worden. Allerdings sind die Studien zum autoritären Charakter auch von Anfang an stark umstritten und es wird viel Kritik an ihnen geübt. Gerade in Deutschland ist nach dem Erscheinen ein großer Widerstand gegen diese Theorie, sowohl in der akademischen als auch in der nicht-akademischen Welt zu verzeichnen. Lange Zeit, bis in die 1970er Jahre, gab es hierzulande nur eine einzige empirische Studie, die sich auf den autoritären Charakter bezog. Erst mit der Studierendenbewegung in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts erfolgte eine breite und zustimmende Rezeption der Autoritarismus-Thesen. Der Einfluss der kritischen Theorie und auch ganz speziell der Autoritarismusforschung des Frankfurter Instituts auf die rebellierenden Studierenden in der Bundesrepublik ist enorm. Dies drückt sich sogar an der Selbstbezeichnung großer Teile der Bewegung als antiautoritäre aus. Dieser Einfluss lässt sich etwa an Rudi Dutschkes Betonung der fortgesetzten Wirkmächtigkeit der autoritären Charakterstrukturen in der Bundesrepublik selbst nach der Niederlage des nationalsozialistischen Regimes feststellen. Für ihn habe sich die Persönlichkeitsgrundlage des deutschen Faschismus nahtlos in den Antikommunismus der Nachkriegsära transformieren lassen. Die antiautoritären Studierenden versuchen deshalb, aus den Forschungen zum autoritären Charakter praktische Konsequenzen zu ziehen und experimentieren mit nicht-autoritären Formen der Erziehung und des Zusammenlebens, etwa in Kinderläden oder Kommunen. Auch die politischen Aktionen sollen nicht in erster Linie dazu dienen, die Öffentlichkeit zu erreichen und aufzurütteln, sondern zielen auf die Selbstveränderung der an den Aktionen Beteiligten. Diese breite Beschäftigung mit dem Thema endet aber wieder recht schnell als sich große Teile der Protestbewegung von der kritischen Theorie und überhaupt antiautoritären Positionen ab und dem dogmatischen Marxismus-Leninismus zuwenden. Sie werden damit im Grunde genommen selbst wieder ein dankbares Forschungsfeld der Autoritarismusforschung. Auch aus den gesellschaftlichen und akademischen Debatten wird die Theorie der autoritären Charakterstruktur spätestens in den 1980er Jahren fast vollständig wieder verdrängt. Als es dann ab 1990 im Kontext der Umbruchssituation in Osteuropa und des wachsenden Rassismus in Deutschland zu einer erneuten Beschäftigung mit dem Thema Autoritarismus und Gesellschaft kommt, gelten die Thesen der autoritären Persönlichkeit in Deutschland als längst widerlegt. Und so muss es nach 1990 fast zu einer zweiten Entdeckung der Autoritarismustheorie kommen, in deren Folge dann eine Reihe von neuen Untersuchungen angestellt werden. So veröffentlicht etwa einer der Vordenker der Antideutschen, Wolfgang Port, eine Studie mit dem Titel »Der Weg zur inneren Einheit«. Und seit den Nullerjahren erscheinen alle zwei Jahre die sogenannten Mittelstudien bzw. die Leipziger Autoritarismusstudie. Auch die seit den multiplen Krisen massiv erstarkten rechten Parteien und Bewegungen von AfD bis Querdenken werden inzwischen mit den Methoden der Autoritarismusforschung untersucht. So lieferten Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey 2022 mit ihrer Studie »Gekränkte Freiheit« eine Analyse des libertären Autoritarismus. Sie greifen dabei auf Typen zurück, die in der klassischen Studie als eher randständig eingeschätzt wurden, heute aber hegemonial geworden seien, wie etwa der Rebell oder der Spinner. Auch in den USA wurde durch die Wahl Donald Trumps ein neues Interesse an den Studien zum autoritären Charakter geweckt. Wie bereits erwähnt, sind die Thesen aus den Studien nicht unumstritten und folglich gibt es auch viel Kritik an ihnen. Selbst aus den Reihen der antiautoritären Studierenden, die auf der Grundlage der Autoritarismusforschung praktische Konsequenzen ziehen, gibt es, wenn auch solidarische Kritik. So wirft etwa der Adorno-Schüler und wichtigste Theoretiker der Bewegung, Hans-Jürgen Krahl, der kritischen Theorie vor, dass deren Untersuchungen zur autoritären Persönlichkeit von der bürgerlichen Familie und einem bürgerlichen Begriff von Individualität ausgehen und damit die Wirklichkeit proletarischer Lebensverhältnisse verfehlen würden. Der Hauptpunkt der akademischen Kritik bezieht sich dagegen auf vermeintlich methodische Schwächen der F-Skala. In diesem Zusammenhang werden dann vor allem zwei Punkte immer wieder genannt. Das heißt, zwar erstens die Bildungsanfähigkeit, das heißt die F-Skala würde durch ihre Struktur bewirken, dass gebildete Menschen weniger autoritär erscheinen. Dann zweitens die sogenannte Acquiescence Response Set Anfälligkeit, das heißt die Tendenz, bei Fragebögen mit Ja zu antworten. Während die Bildungsanfälligkeit ein bis heute ungelöstes Problem bleibt, gibt es zum zweiten Kritikpunkt unterschiedliche Auffassungen. Einige Wissenschaftler sehen in der Acquiescence Response Set Anfälligkeit überhaupt kein methodisches Problem, sondern im Gegenteil sogar eine Bestätigung für den Autoritarismus der Befragten. Also die Neigung im Zweifelsfall, einem Satz zuzustimmen, kann als gültiges Indiz für den Konventionalismus autoritärer Charakter gedeutet werden. Insgesamt gesehen führen die methodischen Kritikpunkte zu einer Vielzahl von überarbeiteten Skalen. John J. Ray zählt also 1984 bereits allein in der englischsprachigen Literatur 37 alternative Skalen, die alle auf dem Konzept der F-Skala basieren. Ein weiterer, diesmal inhaltlicher Kritikpunkt an den Studien, ist der Vorwurf der psychologischen Reduktion. Den Autoren wird vorgeworfen, sie würden gesellschaftliche Phänomene auf das Verhältnis von Individuen zurückführen und damit letztlich gesellschaftliche Prozesse durch psychische Faktoren erklären wollen. Auf diesen Vorwurf antworten Adorno und Horkheimer 1952. Zitat: Wohlverstanden, es geht nicht darum, das Auftreten totalitärer Systeme einfach psychologisch zu erklären. Die Gewalt solcher massenfeindlichen Massenbewegungen rührt von mächtigen politischen und wirtschaftlichen Interessen. Und ihre Anhänger, die sich nicht umsonst Gefolgschaften nennen, sind keineswegs ihre bestimmenden Träger. Dennoch bedürfen die Nutznießer jener Bewegungen in der modernen Massengesellschaft der Massen. Die Studien nun zeigen die unbewussten seelischen Bedingungen auf, unter denen Massen für eine Politik gewonnen werden können, die ihren eigenen vernünftigen Interessen entgegengesetzt ist. Ich finde, dass Adorno und Horkheimer diese Kritik hier souverän zurückweisen können. Und folglich führt das Institut nach seiner Rückkehr nach Frankfurt auch erneut eine empirische Studie über die Verankerung der Demokratie und die Auseinandersetzung mit dem NS-Regime in Nachkriegsdeutschland durch. Dieses sogenannte Gruppenexperiment arbeitet mit Gruppenbefragungen bzw. Gruppendiskussionen und zeigt eine erschreckende Relativierung und Abwehr der deutschen Vergangenheit durch die ausgewählten Teilnehmerinnen. Ein dritter Kritikpunkt ist der, dass sich die Studien nur auf den rechten Autoritarismus konzentrieren und einen vermeintlich linken Autoritarismus außer Acht lassen. An dieser Frage entspannt sich bis heute eine heftige wissenschaftliche Kontroverse, da verschiedene Forscher die Existenz eines linken Autoritarismus bestätigen, anderem wiederum diesen widerlegen. Christel und Wulf Hopf weisen etwa auf die zentralen Unterschiede in den Zielsetzungen und Inhalten rechter und linker Ideologien hin. Betrachtet man etwa den Aspekt der autoritären Aggression, so richtet sich diese im rechten Lager eindeutig gegen Schwächere und Minderheiten. Ein Muster, das im linken Lager so nicht zu finden ist. Der Bildungswissenschaftler Detlef Österreich schreibt über die Diskussion eines linken Autoritarismus: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es keine abgesicherte empirische Evidenz für die Existenz eines Left-Wing Autoritarism gibt. Autoritäre Persönlichkeiten stehen grundsätzlich auf der Seite der gesellschaftlichen Macht und sind von daher in den westlichen Industrienationen politisch rechts. Diese Argumentation Österreichs würde dann aber folgerichtig bedeuten, dass sich autoritäre Persönlichkeiten, etwa in den sich politisch links definierenden Staaten des ehemaligen Ostblocks, an die damaligen linken Machthaber angelehnt haben dürften und es somit doch einen linken Autoritarismus geben würde. Wobei natürlich damit die Frage dann aufgeworfen worden wäre, ob die verschiedenen realsozialistischen Regime wirklich als politisch links beschrieben werden können. Und heute werfen solche Bewegungen wie Querdenken, die sich in Opposition zum System sehen, die Frage auf, ob diese Charakterisierung von links und rechts durch Detlef Österreich wirklich sinnvoll ist. Ein weiterer, meines Erachtens gravierender Kritikpunkt ist die Frage nach der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf verschiedene Gesellschaften und politische Kulturen. So haben Reich und Fromm ihre Ergebnisse aufgrund der Studien und Erfahrungen in Deutschland formuliert. Die Autoren der Authoritarian Personality übertragen dann diese Überlegungen auf die USA. Aber die möglichen Unterschiede der beiden Systeme, ohne die möglichen Unterschiede der beiden Systeme zu reflektieren. Auch ist für heutige Untersuchungen die Zeitgebundenheit zu beachten. Schließlich haben sich zum Beispiel Familienstrukturen, die zur Herausbildung einer autoritären Persönlichkeit eine bedeutende Rolle spielen, seit den Forschungen von Reich, Fromm und Adorno nachhaltig verändert. Doch betonen Verteidigerinnen und Verteidiger der Autoritarismustheorie, dass autoritäre Persönlichkeitsstrukturen auch heute noch relevant sind. Und die klassischen Studien weiterhin ihre Berechtigung haben. So zeigen etwa die regelmäßig erhobenen Mittelstudien, dass es auch heute noch einen Zusammenhang zwischen autoritärer Erziehung und späterer autoritärer Einstellung gibt. Hier ein Zitat aus der Studie von 2010. Körperliche Züchtigung als Kind und die nicht körperliche Beschneidung des kindlichen Fantasieraums steht in einem engen empirischen Zusammenhang mit einer rechtsextremen Einstellung im Erwachsenenalter. Doch natürlich haben sich seitdem die klassischen Untersuchungen zum Konzept der autoritären Persönlichkeitsstruktur Mitte des vorigen Jahrhunderts durchgeführt wurden, einige Grundbedingungen geändert. So ist die Rolle des Vaters als zentrale, strafende und die Gesellschaft repräsentierende Sozialisationsinstanz größtenteils verschwunden oder zumindest vermindert worden. Andere Sozialisationseinflüsse wie Peergroups, Milieus oder Medien haben dagegen an Einfluss genommen. Die Teilhabe an der Macht, die die autoritäre Persönlichkeit als Entschädigung für ihre Unterwerfung garantiert bekam und die darin bestand, sich etwa als Teil der herrschenden Struktur zu verstehen, man denke hier nur an die vielfältigen Massenorganisationen des Nationalsozialismus, von der Hitlerjugend bis zur SS, wurde in der Nachkriegszeit teilweise ersetzt durch etwa den Stolz auf die wirtschaftliche Leistung des Landes. So lässt sich etwa der Kult um die harte D-Mark in Deutschland in diese Richtung deuten. Mit der Krise gerät diese Gratifikation aber in Gefahr und die Identifikation des autoritären Charakters mit dem System gerät ins Wanken. Es kommt zu einer konformistischen Rebellion. Der Begriff stammt wiederum von Erich Fromm, der in der Theorie einen Unterschied zwischen Revolution und eben Rebellion macht und den konformistischen Rebellen dadurch kennzeichnet, dass er nicht gegen die Autorität an sich, sondern für eine andere oder sogar für mehr Autorität kämpft. Diese Kennzeichnung trifft heute auch auf Pegida-Demonstrantinnen, Reichsbürger und Querdenker zu, die gegen ihrer Meinung nach illegitime Herrschaft, etwa der BRD GmbH, protestieren. Aber dies nur tun, um eine andere und noch autoritärere Herrschaft zu fordern, der sie sich dann lustvoll unterwerfen können. Beispielhaft dafür gibt es ein Zitat, was schon ein bisschen älter ist, und zwar des Sprechers der inzwischen aufgelösten patriotischen Plattform der AfD, Hans-Thomas Tillschneider. Der hat damals in diesem Führungsstreit zwischen Bernd Lucke und Frauke Petri, was irgendwie gefühlt auch schon ewig her ist, formuliert: Wir sind eine patriotische Graswurzelbewegung, subversiv gegenüber jeder falschen Autorität. Wir verbitten uns den Zeigefinger der Führung, wenn sie sich autoritär aufführt und gegen die Basis handelt. Wir sind aber auch fähig und bereit zum höchsten Respekt gegenüber den Führungspersonen, die echte Autorität verkörpern. Also hier wird also ganz eindeutig der klare Wunsch nach der Unterwerfung und eine echte Autorität formuliert. Und auch die späteren Arbeiten von Erich Fromm verteidigen trotz anderer Schwerpunktsetzungen die Grundgedanken der Autoritarismusforschung. Er betont dort vor allem die Betonung der Sicherheit für die Persönlichkeitsstruktur, zu der er schon 1936 geschrieben hat. Erst wenn die Beherrschten tatsächlich bessere Lebensbedingungen, größere Lebenssicherheit gewinnen können, sind die psychologischen Funktionen der Autorität irrational und umso mehr bedarf der Autorität dann der künstlichen psychologischen Stärkung. Da aber unter den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen die Lebenssituation der meisten Menschen sich aber gerade durch Unsicherheiten auszeichnen, von prekären Jobs über unsichere Altersversorgung, die verallgemeinerte Konkurrenz in allen Lebensbereichen, die Internalisierung der ökonomischen Zwänge in die Individuen selber und so weiter, bleibt die Flucht in die Sicherheit und damit in die Autorität ein einfacher Weg. Der autoritäre Charakter bleibt somit auch heute noch, trotz oder sogar vielleicht wegen aller Veränderungen seiner Konstitutionsbedingungen, die menschliche Grundlage autoritärer Bewegungen und Systeme. Vielen Dank.